Ihr da seid es doch, die ihr über etwas gestritten habt, wovon ihr Wissen habt. Warum streitet ihr nun aber über etwas, wovon ihr kein Wissen habt? Allah weiß, ihr aber wisst nicht.